Die Stellung Österreichs, dessen deutsche Bevölkerung die Minderheit gegenüber 10 anderen Völkern der Donaumonarchie darstellt, wird bald das heikle Problem in der Verfassungsfrage, denn die Kleindeutschen wollen den reinen Nationalstaat. Gagan beantragt einen engeren Bund ohne den Kaiserstaat, jenen aber mit Österreich zu einem weiteren Bund durch ein beständiges, unauflösliches Bündnis zusammengefügt. Die großdeutsche Gruppe in der Versammlung lehnt ab. Sie ist für den engeren Bund mit der alten Ostmark. Zu ihr zählt auch Ludwig Uhland, der in 2 eindrucksvollen, wuchtigen Reden für Österreich Zeugnis legt. Um dessen Verbleiben zu ermöglichen, werden die Paragraphen 2 und 3 der Verfassung so formuliert, dass, wenn ein deutsches Land mit einem Nichtdeutschen dasselbe Staatsoberhaupt habe, es eine von dem Nichtdeutschen getrennte Verfassung, Verwaltung und Regierung besitzen müsse. Das Staatsoberhaupt müsse im deutschen Lande residieren oder hier eine nur aus Deutschen bestehende Regentschaft einsetzen. Aber die österreichische Regierung Schwarzenberg, die eben die Revolution niedergerungen hat, proklamiert vor dem österreichischen Reichstag in Kremsier die Einheit des österreichischen Staates. Nun wird in Frankfurt Schmerling gestürzt und Gagan Ministerpräsident. Simson übernimmt den Vorsitz in der Nationalversammlung. Als Gagan seinen Plan des engeren und weiteren Bundes durchführen will, überreicht Schmerling, jetzt als Gesandter der Habsburger Monarchie aus Kremsier zurückkehrend, eine Note Schwarzenbergs, die in die drohenden Worte ausklingt: Österreich wird in dem neu zu bildenden deutschen Staatsbürger seine Stellung zu behaupten wissen. Gegen die Großdeutsche Partei, die aus den Österreichern, Klerikalen und der Linken besteht, bildet sich die Erbkaiserliche Partei. Zunächst wird nun beschlossen, bei späterer Regelung der Erblichkeit einem regierenden deutschen Fürsten die Würde des Reichsoberhauptes zu übertragen. Als dann am 9. März 1849 Fürst Schwarzenberg die Aufnahme des gesamten Österreich in Deutschland verlangt, sind die beiden Paragraphen der Verfassung hinfällig geworden und es verstärkt sich die Zahl der Kleindeutschen. Schließlich wird am 27. März die Erblichkeit der Kaiserwürde mit 267 gegen 263 Stimmen beschlossen und am 28. März Friedrich Wilhelm von Preußen mit 248 Stimmenthaltungen von 290 Abgeordneten zum Kaiser der Deutschen gewählt. Nachdem es Simson gelungen ist, die Abdankung des Reichsverwesers zu verhindern, trifft eine Deputation von 32 Mitgliedern, darunter Arndt und Dahlmann, aber kein österreichischer Vertreter mehr, am 2. April in Berlin ein. Tags darauf überreicht Simson dem König Verfassung und Wahlprotokoll. Dieser aber verweist auf die Notwendigkeit des freien Einverständnisses der gekrönten Häupter, der Fürsten und freien Städte Deutschlands mit der Verfassung und den ihm zugedachten Rechten. Die Deputation, die damit das Recht der Nationalversammlung bestritten und die Verfassung als einen der Revision bedürftigen Entwurf erklärt sieht, betrachtet die königliche Antwort, die nach der Artung Friedrich Wilhelms noch keine endgültige war, als vollzogene Ablehnung und reist am 5. April zurück. Verhandlungen Preußens mit den deutschen Regierungen zeigen die Hoffnungslosigkeit der Lage. Schwarzenberg erklärt, keine Lösung, die Österreichs Rechte verletze, anzuerkennen. Die Nationalversammlung betrachte er als nicht mehr für Österreich vorhanden. Am 5. April ruft er seine Abgeordneten ab. Das Parlament von Frankfurt hält an der beschlossenen Verfassung fest, der schließlich alle deutschen Staaten mit Ausnahme der Königreiche ihre Zustimmung geben. Der König von Württemberg muss ihr durch die Volksstimmung gezwungen beipflichten. Preußen aber lehnt ab und lädt die Regierungen zu Beratungen und Berliner Konferenzen ein. Der König hat die große Chance aus der Hand gegeben, zweifellos auch beeindruckt durch Radetzkys neue Siege gegen Sardinien. Ein Teil der österreichischen Abgeordneten bleibt unter Führung Gieskras in Frankfurt. Die Nationalversammlung fordert nun die Regierungen auf, die Verfassung zur Durchführung zu bringen. Am 15. August soll der erste Reichstag verfassungsmäßig zusammentreten, aber bald beruft auch Preußen seine Abgeordneten aus Frankfurt ab. Die Versammlung gleitet von da ab immer mehr ins radikale Fahrwasser. Als Erzherzog Johann Gagans Vorschlag ablehnt, dass die Zentralgewalt die Durchführung der Verfassung in die Hand nehmen solle, entschließt sich die Nationalversammlung, den Erzherzog abzusetzen. Doch treten am nächsten Tage 65 Mitglieder, darunter Gagan, Simson, Arndt und Dahlmann, aus und der Rest des Hauses siedelt nach Stuttgart über, wo dem Rumpfparlament am 18. Juni weitere Sitzungen verboten werden. Militär verhindert das Zustandekommen der Nachmittagssitzung, zu welcher der Rest der Abgeordneten, Uhland voran, gezogen kam. Eine Fortsetzung der Tagung in Karlsruhe kommt nicht mehr zustande. Trotz ihrer glänzenden Reden und ihrer begeisterten Arbeit war die Nationalversammlung gescheitert. Gescheitert an der entscheidenden Tatsache, dass neben den Großmächten, von denen sich die Auserkorene den Liebeswerbungen versagte, kein Raum für eine demokratische Zentralgewalt vorhanden war. Inzwischen hat sich der Aufstand der Schleswig-Holsteiner vollzogen. Die beiden Herzogtümer, seit 1460 ob ewig ungedeelt unter den Unionskönigen aus dem Hause Oldenburg verbunden, sahen sich unter dänischen Druck gesetzt. Dänemark will Schleswig in eine engere Verbindung mit seinem Staat bringen, um nach dem Willen der eiderdänischen Partei das Land zu danisieren. Durch das mutige Auftreten Dahlmanns, später des Landvogts auf Sylt Uwe Jens Lornsen, erhebt sich ein Widerstand gegen diese Bestrebungen. Die Frage der Herzogtümer wird mit dem Tode des kinderlosen König Friedrich VII. Brennend, denn nach dem dänischen Recht ist auch die weibliche Erbfolge berechtigt, während das deutsche Recht der Herzogtümer die Erblichkeit im Mannesstamme festlegt. Auf die Nachricht von den Februarereignissen in Paris fordern Vertreter beider Länder auf einer Rendsburger Tagung die Einberufung einer gemeinsamen Ständeversammlung und den Eintritt Schleswigs in den Deutschen Bund. Aber die Eiderdänen setzen am 21. März die Einverleibung Schleswigs in Dänemark durch. Dänische Truppen finden Widerstand, eine provisorische Regierung wird in Schleswig-Holstein gebildet. Nach Erfolgen der dänischen Übermacht lässt das um Hilfe angerufene Preußen am 4. April, auch von der Bundesversammlung ermächtigt und von Truppen des 10. Bundeskorps unterstützt, ein Heer unter General Wrangel im Lande einrücken. Dänemark aber rächt sich durch Kapern der deutschen Schiffe, wogegen man machtlos ist. Zu Lande war man am Danewerk bei Schleswig und bei Oewersee siegreich, aber auf die Klage der deutschen Ostseestädte wegen Schädigung ihres Handels und infolge des Unmutes des Zaren Nikolaus, dass Preußen Rebellen unterstütze, schließt dieses den Waffenstillstand von Malmö am 26. August 1848 ab, der eine siebenmonatige Waffenruhe, Trennung des Heeres der Aufständischen nach den beiden Ländern, Aufhebung der Gesetze und Erlasse der provisorischen Regierung festlegt. Nach dem Scheitern einer Londoner Friedenskonferenz beginnen dann die Feindseligkeiten von Neuem. Ein dänisches Linienschiff fliegt bei Eckernförde durch das Feuer der Strandbatterien in die Luft, ein anderes muss kapitulieren. Bayern und Sachsen aber erstürmen die Düppeler Schanzen. Die tapfere schleswig-holsteinische Armee siegt bei Koldinge und Gusö, kann aber infolge der Untätigkeit der Preußen die Belagerung von Friedrichstadt nicht durchführen.